Der Abend legte sich über das Schulgelände. Und ich weiß auch schon, wer dabei sein wird. Ja. In der Ferne grollte Donner. Und viele der Menschen, die in der TKKG-Stadt unterwegs waren, hatten Regenschirme bei sich. Max und Sven waren schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wegen Diebstahls, Randale und auch wegen Drogen. Sie gingen nicht mehr zur Schule, hatten aber noch keine Lehrstelle gefunden. Das schien auch nicht ihr ersehntes Ziel zu sein. Wichtiger war ihnen ein faules Leben und die schnelle Mark durch irgendeinen Deal. Andreas Richtmeier, genannt Andi, war ein ganz anderer Typ. Aus gutem Haus, brav und ziemlich schüchtern. Sogar so brav und schüchtern, dass er sich selbst nicht ausstehen konnte. In seinen Tagträumen sah er sich als knallharten Draufgänger. Als einen, der Gefahr sucht und jede Herausforderung annimmt. Um sich das zu beweisen, ging Andi... So grausig habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Dieser Gestank, da wird einem übel. Ach, tja, Andi, in der Drogerie duftet das halt lieblich. Vorsicht! Ah! Danke. Ich bin ausgerutscht. Beinahe wärst du in die Brühe gefallen, Andi. Nein. Das sind Abwässer. Du machst wirklich alles schief. Vielleicht sogar vor dem Jugendrichter. Aber zunächst mal durften die beiden nach Hause und sie schlichen sich weg wie geprügelte Hunde. Dann stiegen Tim und Karl, ausgerüstet mit Miriams Taschenlampe, in den Kanal hinunter. Sie fanden Andi. Er schlotterte vor Angst und war natürlich heilfroh über die unerwartete Rettung. Der gebrochene Fußknöchel machte ihn hilflos. Er wäre gefangen gewesen in der Nische. Und seine Kopfverletzung hätte die Situation alsbald bedrohlich verschärft. Tim lud sich Andi Huckepack auf den Rücken und schleppte ihn zum Einstieg zurück. Es war dann noch ein hartes Stück Arbeit, den Verletzten durch die enge Röhre und über die glitschige Eisenleiter ins Freie zu bringen. Gabi hatte inzwischen den Notarzt verständigt. Andi wurde versorgt